Kundgabe 3710. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.03.1946. Ankündigungen wörtlich zu nehmen. Ende. Zukunft, Gegenwart. Erachtet ihr die Zeit noch nicht als gekommen, da erfüllt wird, was verkündet ist in Wort und Schrift, so werdet ihr überrascht sein. Denn mein Wille tritt in Aktion, wie es bestimmt ist, seit Ewigkeit. So ihr ein offenes Auge und Urteilsvermögen für den Geisteszustand der Menschheit habt, werdet ihr auch nicht zweifeln an meinem Wort und euch jeden Tag gefasst machen auf die Erfüllung meiner Ankündigungen. Und nur, wer noch blind ist im Geist, der rechnet mit fernerer Zeit, auch wenn er gläubig ist, das heißt, mich als Lenker aller Geschicke anerkennt. Doch das nähere Wissen um den Zusammenhang aller Schöpfungen mit ihrem Schöpfer, das Wissen um die Ehrenaufgabe des Menschen und die Folgen deren Nichtbeachtung, würde den Menschen die Gewissheit geben, dass das Ende herangekommen ist, und jeder Zweifel wäre hinfällig. Jedoch dieses Wissen mangelt ihnen, und nur wenige stehen daher in der Erkenntnis, dass nur noch wenig Zeit ist für die geistige Entwicklung der Menschen. Und solange diese der irdischen Entwicklung mehr Beachtung schenken, wird die letzte Zeit nicht ausgiebig genützet. Täglich müssen sich die Menschen vorbereiten, so das Ende sie nicht schrecken soll. Wer aber tut dies, so er die Zeit noch nicht für gekommen erachtet, die das Ende bedeutet von einer Erlösungsperiode? Jeder Gedanke an einen Aufschub ist von Nachteil für die Seelen. Und wenn ich euch Kenntnis gebe durch meine Boten, die ich selbst belehre, wenn ich euch einweihen will in meinen Erlösungsplan und euch kundtue, dass ihr nur noch wenig Zeit habt, so nehmet diese meine Worte im vollsten Glauben auf. Bedenket, dass ich nicht umsonst euch diese Mahnungen und Belehrungen zugehen lasse, und richtet euer Leben entsprechend ein. Rechnet mit einem baldigen Ende und nehmet alles wörtlich, was ich euch verkünde, durch meine Diener auf Erden. Bedenket, dass einmal auch die Zukunft zur Gegenwart wird. Und so ihr den Worten allein nicht Glauben schenket, so betrachtet das Leben und Treiben der Menschen um euch. Betrachtet das Geschehen überall. Erkennet den Geisteszustand der gesamten Menschheit auf Erden, die sich überbietet in Lieblosigkeit und Handlungen, die nicht meinem Gebot der Liebe entsprechen. Und diese Erkenntnis muss euch Bestätigung meiner Ankündigungen sein. Ihr müsset daraus ersehen, in welcher Stunde ihr lebt, und also meinen Eingriff täglich und stündlich erwarten. Denn er geht dem letzten Ende voraus, das in nicht allzu langer Zeit folgen wird. Ich belehre meine Diener in einer Weise, dass ihr erkennen müsset, dass ich sie ausbilde für eine Mission. Auch das muss euch Beweis sein von baldigem Wirken dieser Diener, denn nicht schulmäßig belehrte Verkünder meines Wortes benötige ich, sondern Menschen, die sich selbst zum Aufnahmegefäß meines Wortes gestaltet haben durch ihren Lebenswandel, auf das sie überzeugend für mein Wort eintreten können. Und also werden sie ihr Amt bald antreten müssen, um erfolgreich tätig sein zu können für mich und mein Reich auf dieser Erde. Und so jemand mein Wort aus ihrem Munde entgegennimmt und gleichfalls bereit ist, mir zu dienen, für mich tätig zu sein in der letzten Zeit vor dem Ende, so wird er auch die Zeit für gekommen erachten. Er wird selbst die Notwendigkeit meines Wirkens in der letzten Zeit einsehen und nicht zweifeln an meinem Wort. Er wird mit der allernächsten Zeit rechnen, da er zum Wirken für mich zugelassen wird. Denn der mein Wort gläubig aufnimmt, der fühlt auch die Nähe des Endes. Er erkennt den Tiefstand der Menschheit und weiß, dass es keinen geistigen Aufstieg auf dieser Erde mehr geben kann. Wer aber nur das Weltgeschehen beachtet, der hat keinen Blick für den Geisteszustand der gesamten Menschheit. Und darum will er auch nicht anerkennen, dass die Zeit des Endes gekommen ist. Doch überraschend schnell wird der Tag da sein, den ich bestimmt habe, seit Ewigkeit als Ende einer Erlösungsperiode. Und darum wartet stets und ständig darauf und bereitet euch vor, auf dass ihr diesen Tag nicht zu fürchten brauchet. Amen.